Andacht am 16.08.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Christus ist unser Leben. Heute gehen wir zu Kolosser 3. Ich verbringe viel Zeit mit diesem Brief. Heute früh habe ich einen Satz gelesen, den ich sehr wohl kenne. Ich wachte schon auf mit diesem Satz, den ich aus der King James Version kenne. In der Passion-Übersetzung kannte ich ihn nicht. Ich meditiere und lese eher viel mit Hilfe des griechischen Originals. Schaut, der Kolosserbrief ist ein Teil der Bibel, den ich so liebe. Es geht hier um den Zugang zum Himmel, solange wir noch auf der Erde leben. Beginnen wir mit Vers 4. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in seiner Herrlichkeit. Das Wort offenbart kann auch manifestiert bedeuten. Ich glaube aus dem Kontext, dass es um den Zeitpunkt geht, wenn Jesus wiederkommt, wenn er sich wieder manifestiert auf unserer Erde, dann werden wir auch manifestiert in Herrlichkeit. Das Schlüsselwort ist Christus, unser Leben. Ich wachte heute früh damit auf, es war so stark im Herzen. Was meine Aufmerksamkeit erregte, war, dass Christus unser Leben sein muss. Es geht nicht um das, was er tat, sondern was er für uns ist. Sicher, er hat viel für uns getan. Er hat wunderbare Wunder vollbracht. Aber alles, was wir bekommen haben, gehört uns schon im neuen Bund. Das ist wunderbar. Damit beschäftige ich mich auch gerne, unter anderem für mein Mentoring. Ist es in Ordnung zu genießen, was er uns bereits gegeben hat? Ja, klar. Ist es richtig, alles zu genießen, was Jesus getan hat? Ja, sicher. Aber ist es richtig, nur zu bedachten, was Christus für uns vollbracht hat? Nein. Schaut, hier steht Jesus unser Leben. Und Leben ist hier das griechische Wort Zoe. Wenn man ins Vines Expository Dictionary schaut, ich liebe das Strong's Dictionary, aber das Vines geht noch tiefer. Also, wenn man dort nachschaut, stellt man fest, dass Zoe für das Leben als Prinzip steht. Als Leben im absoluten Sinn. So wie Gott Leben hat, das er seinem eingeborenen Sohn weitergab. Denk darüber nach. Wir haben im Englischen, im Portugiesischen und im Deutschen immer nur ein Wort für Leben. Das Griechische hat mehrere Wörter. Meine Frage ist also, erlebt ihr Leben im absoluten Sinn? Das ist so einfach und tief. Erfahrt ihr das Leben, das Gott in sich selbst hat? Fragt euch, welch ein Leben hat Gott in sich? Das Leben ist ewig. Wir haben ewiges Leben. Wir kommen nicht eines Tages in den Himmel und haben dann ewiges Leben. Selbst die Menschen, die nicht in den Himmel kommen, haben ewiges Leben. Sie verbringen es nur woanders. Wir haben ewiges Leben, jetzt schon. Wir können nie sterben, das ist unmöglich. Wir können nur von diesem physischen Zuhause in ein ewiges Zuhause im Himmel gehen. Ich sagte erst vor ein paar Wochen zu Debbie, ich sehne mich nach dem Moment, wo ich an der Seite eines Christen sein darf, der das Leben auf dieser Erde verlässt, mit einem Siegesruf in seinem Mund und einem Lächeln im Gesicht. Eigentlich sollten alle Christen so die Erde verlassen, aber nur wenige tun es wirklich. Die Frage ist, haben wir überhaupt verstanden, was ewiges Leben ist? Wenn ich ewiges Leben habe, bedeutet das, dass sich nicht viel ändert, wenn ich in den Himmel gehe. Nichts wird besser. Es geht vielmehr darum, zu prüfen, was in uns ist, was wir im ewigen Leben weiterleben. Was nehmen wir von der Erde mit und leben es im Himmel weiter? Ich lebe ein wunderbares Leben. Ich bin jeden Tag erstaunt, was Gott für mich tut. Ich wüsste nicht, wo mein Leben besser sein könnte. Ich habe 3 großartige Söhne, ich habe viele geistliche Erkenntnisse und mache täglich wunderbare Erfahrungen mit Gott. Aber wenn ich mein Leben auf Erden anschaue, wie gesagt, es ist sehr befriedigend, es ist wunderbar und großartig, aber im Vergleich zum Himmel ist es elend und klein. Ewiges Leben beginnt nicht im Himmel. Zoe-Leben ist nicht nur das ewige Leben, es ist ein Leben in Absolutheit. Wenn ich sage, du bist absolut schön, dann gibt es nichts, was noch schöner sein könnte. Wenn wir absolutes Leben haben, dann gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Es ist so schön, da gibt's nichts Besseres. Zeigt mir, wie viele Christen das leben. Das ist eins meiner Ziele. Ich möchte sehen, dass die Christen dieses Leben ausdrücken. Ich möchte sie ermutigen, Menschen zu sein, die Jesus ausdrücken. Hier ist die Frage: Wie können wir dieses Zoe-Leben schon erleben? Wenn wir sagen, Christus ist unser Zoe-Leben. Mit diesem Gedanken wachte ich heute früh auf. Was bedeutet das? Gott sagte mir heute 2 neue wichtige Dinge dazu. Erstens, wir müssen im Gedächtnis behalten, dass Jesus keine Zugabe zu unserem Leben sein kann. Wir haben eine falsche Botschaft verkündigt. Ein Leben ohne Jesus, nicht Jesus im Herzen. Die Menschen wurden gelehrt, dass man Jesus zum Leben hinzufügen kann. Es wurde ihnen gesagt, dass man Jesus zum Herzen hinzufügen kann. Man kann ihn einladen und er kommt und all das andere Zeugs bleibt auch im Herzen. Aber nein, das stimmt nicht. Du wirst das Zoe-Leben nur erfahren, wenn es das Einzige ist, was du erlebst und hast. Nicht, wenn du es nur zu deinem Leben hinzufügst. Alles andere muss weg. Schon der ganze Kontext im Kolosserbrief sagt genau das. Wenn wir gestorben sind, sind wir mit Christus auferstanden. Solange der Reinhard nicht gestorben ist, kann ich mich nicht richtig zu Jesus stellen. Jesus kann nicht durch mich leben. Das aber tun die Menschen auf der Welt und dann sind sie frustriert, wenn es nicht funktioniert. Kleine, widrige Umstände verwirren sie. Sie sind Gefangene ihrer Vergangenheit. Sie fühlen sich angegriffen, weil jemand ihr Leben angegriffen hat und so weiter. Wenn Christus ihr Leben ist, kann nichts mehr dieses Leben angreifen. Jesus ist kein Anhängsel, sondern er ist das Leben. Gott bat mich, Reinhard, lehre die Menschen, dass Gott nicht hinzugefügt werden kann. Paulus sagt, wenn Christus der euer Leben ist. Nicht Christus, der zu eurem Leben dazukommt. Er lehrt, wenn du dir selbst stirbst, wirst du leben. Wenn du dir selbst nicht stirbst, dann lebst du nicht. Wenn du deinem eigenen Leben nicht stirbst, wirst du das Zoe-Leben nicht leben. Jesus weigert sich, zu deinem natürlichen Leben hinzugefügt zu werden. Er möchte dein bisheriges natürliches Leben ersetzen. Wir leben im Humanismus. Wir leben mit unserer eigenen Vorstellung. Wir leben im Egoismus. Das halten wir für unser Leben. All diese Lebensentwürfe ermutigen uns. Lebe dieses Leben weiter, aber füge Jesus hinzu, damit du später in den Himmel kommst. So leben wir dann 50 Jahre lang mit einem Jesus als Zugabe. Wir werden durch schlechte Nachrichten auf dieser Welt herumgeworfen und quälen uns durch dieses Leben, nur um in den Himmel zu kommen. denn Christus wurde nur hinzugefügt. Du kannst ihn als deinen Erlöser annehmen, aber nicht als deinen Herrn. Dann glaubst du, dass dir alle Sünden vergeben wurden, aber sonst glaubst und hast du nichts. Warum bist du bereit, ein schlechtes Leben mit einem Anhängsel Jesus zu führen, wenn es doch ein Leben gibt, wo alles vollbracht ist, wo alles schon erledigt ist? In Christus, der dein Leben ist. Wenn Christus dein Leben ist, wird nichts in deinem natürlichen Leben dich noch erschüttern können. Du darfst also Jesus nicht einfach hinzufügen, denn er ist das Leben. Alles, was du willst, ist er. Du musst ihn in allem ersetzen. Ersetzen und nicht hinzufügen. Das ist, was der Herr heute früh zu mir sagte. Ich möchte nicht hinzugefügt werden, sondern der Ersatz für alles sein. Gott muss ersetzt werden anstelle deines natürlichen Lebens. Es gibt ein griechisches Wort für natürliches Leben. Johannes 12 redet über dieses natürliche Leben. Jesus spricht von der Saat, die auf den Boden fällt und keine Frucht bringt. Er sagt dann, wenn du dein Leben liebst, wirst du es verlieren. Wenn du es hasst, wirst du es gewinnen. Wie kann ich mein Leben hassen? Das habe ich jahrelang nicht verstanden. Bis ich ins Griechische geschaut habe, da erkannte ich, das Wort hier ist der Begriff für natürliches Leben. Ich sah, wie sehr wir am Ende unseres natürlichen Lebens angekommen sind. Dann kommt Jesus. Aber wir brauchen nicht die Errettung von unserem natürlichen Leben, sondern den Tod unseres natürlichen Lebens. Das ist mein Leben hassen. Ich bin all des Stresses und meines natürlichen Lebens müde. Ich habe es satt, mein natürliches Leben zu leben. Ich will nicht mehr im Gefängnis von Selbstmitleid und Egoismus leben. Ich möchte das Leben Jesu erleben. Ein Leben in Absolutheit. Dann wird er mich retten. Ich kann keine zwei Leben gleichzeitig leben. Aber es ist wunderbar, mit Jesus zu leben. Das nennt sich Hingabe. Es ist so schön, ihm zu vertrauen. Nicht mehr Reinhard lebt, sondern Christus. Paulus sagt, ich wurde gekreuzigt in Christus. Das ist Zoe-Leben. Ich lebe täglich ununterbrochen in ihm. Dann erklärt Paulus, wie das im Alltag funktioniert. Das Leben, das ich lebe, lebe ich im Glauben auf den Sohn Gottes und es ist ein Leben in Fülle. Fragt euch selbst, schaut auf euer Leben. Was seht ihr bei euch selbst? Natürliches Leben oder Jesus? Übernatürliches, heiliges Leben. Schaut nicht, was ihr von ihm bekommen könnt, sondern lebt aus ihm heraus. Er muss euer Alles werden in jedem Atemzug eures Lebens. Zweitens sagte Gott heute früh, das Problem ist, dass meine Kinder Dinge in ihrem Leben ersetzen, aber mit falschem Ersatz. Ich fragte, welcher falsche Ersatz? Gott antwortete, sie könnten mich als ihr Leben haben, das wahre Leben. Jesus sagt es in Johannes 14,6, ich bin das Leben, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Fülle, die Absolutheit von Leben. Was aber ist der falsche Ersatz? In uns gibt es ein bisschen Frust, ein bisschen Unzufriedenheit, ein bisschen Leere. Doch statt Jesus zur Quelle unseres Lebens zu machen, suchen wir unsere Erfüllung in etwas Geld, in einem Erfolg, in Beziehungen, in persönlichen Siegen oder durch Erfolg im Dienst. Wir haben unsere Leere nicht mit Jesus ersetzt, sondern durch andere Dinge. Und am Ende des Tages haben wir nicht Jesus ausgedrückt, sondern uns selbst oder unsere persönlichen Interessen. Mein Freund, wenn Jesus nicht deine Sicherheit ist, kann nichts und niemand anderes deine Sicherheit sein. Ich bin überzeugt, dass wir gute Beziehungen brauchen. Aber Beziehungen kommen und gehen. Und dann stehen wir alleine da. Wir denken, wenn wir endlich Teil der richtigen Gemeinde sind, wird alles gut. Dann stellen wir fest, dass die Kirche nicht perfekt ist, weil wir nicht perfekt sind. Und dann sind wir frustriert darüber und wieder unglücklich. Alles ohne Jesus Christus ist ein Fehlschuss. Es tut uns nicht gut. Also, ersetzt Jesus mit nichts anderem. Auch nicht mit dem, was er euch gegeben hat. Wir sollen sagen können, wie Paulus es in Philipper 1,21 ausdrückte: Für mich ist Christus das Leben. Das Leben von Paulus war kein Ding, sondern eine Person. Sein Leben war nicht das, was die Person tat oder gab, sondern Christus ist alles, was er jemals tat, war und gab. Deshalb ist der Herzensschrei in Philipper 3: Oh, dass ich ihn kenne und erlebe, wie er ist. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jage ihm nach. Jeden Tag müssen wir dem hinterherjagen. Christus ist mein alles, mein absolutes Leben. Ja, Heilung gehört uns durch Christus. Aber Heilung ist nicht dein Leben. Ja, Wohlergehen und Reichtum gehören uns durch Jesus Christus. Aber Wohlstand ist nicht dein Leben. Ja, Jesus hat uns vieles gegeben, aber das alles ist nicht dein Leben. Wir müssen uns aus tiefstem Herzen danach sehnen, den Wechsel zu vollziehen, von dem weg, was Jesus Christus für uns ist, hin zu dem, was er in uns ist. Hört heute nur einen Moment lang auf, über euer Leben Heilung, Sieg oder Erfolg zu proklamieren. Betet. Jesus, ich habe auf all das geschaut, was du für mich getan hast, aber nicht darauf, wer du für mich bist. Du bist mein Atem, du bist der Fluss meines Lebens, du bist mein Leben. Ich möchte nicht mehr mein Leben leben, sondern ich will dein Leben leben. Wir müssen Jesus nicht hinzufügen, wie die Kirche das tut. Wenn Jesus das Leben der Gemeinden wäre, würde keine Gemeinde sich spalten, es gäbe keine Streitigkeiten, man würde nicht übereinander urteilen, es gäbe keine Doktrin und keine Theologie, über die wir streiten müssten. Ich glaube nicht, dass Heilung dazu gehört. Ich glaube, dass Heilung sehr wohl dazu gehört. Ich halte diese Struktur für falsch. Ich halte diese Autorität für richtig. Wen interessiert's? Wenn Jesus das Leben ist, ist das nicht wichtig. Wenn jeder Christ Jesus als sein Leben hätte, hätten wir keine Streitigkeiten. Jeder sorgt sich darum, ein bisschen was von Jesus zu bekommen. Ich habe noch keinen Christen getroffen, der Jesus zu seinem Leben gemacht hat, der nicht absolut zufriedengestellt und erfüllt gewesen wäre. Da kann man dich in eine Gefängniszelle einsperren und du bist erfüllt und zufrieden. Warum? Weil er dein Leben ist. Mich können nicht mal große Probleme durcheinander bringen, denn Jesus ist mein Leben. Die letzten Tage musste ich geben und geben und geben. Es war wirklich verrückt. Ich schenkte und schenkte. Es schien beinahe unverantwortlich. Und gestern bekam ich eine große Summe Geld. Das ist unvorstellbar. Ich habe festgestellt, ich kann nicht ohne Großzügigkeit leben. Solch ein Leben ist das Einzige, das Sinn macht. Und allein mit Jesus betete ich: Jesus, bitte hilf mir, dass mich nie etwas Materielles einnimmt. Jesus antwortete: Solange ich dein Leben bin, wird das nicht geschehen. Wenn Jesus mein Leben ist, kann ich Billionär sein und das Geld wird mich nicht einnehmen. Wenn Jesus nicht dein Leben ist, können ein paar Euros dich besetzen. Der größte Erfolg wird dein Herz nicht ergreifen, wenn Jesus dein Leben ist. Aber wenn Jesus nicht dein Leben ist, dann kann der kleinste Erfolg dich besetzen. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen zurückzuführen zum wahren Leben. Wir dürfen nichts aus dieser Welt als Ersatz für Jesus verwenden. Wir sollen besetzt sein durch Jesu Leben, wirklich belegt. Dann werden wir im Geist dieses wunderbare Leben leben. Dann wird alles, was wir durchleben oder was unsere Gemeinde durchmacht, uns nur lächeln lassen. Denn Christus, unser Leben, wird weder zerstört noch kaputt gemacht werden und wir werden weder frustriert noch enttäuscht werden. Jesus manifestiert sich in Herrlichkeit. Paulus lehrt, unser Leben in Christus manifestiert sich auf Erden. Wenn Jesus kommt, wird das für mich nur die höchste Steigerung sein, nicht mehr. Jesus wird entweder als Dieb oder als Herr zurückkommen. Für viele wird er als Dieb kommen, weil sie ihn nicht erwarten. Für mich wird er zurückkommen als der, zu dem ich sage, endlich, ich habe so lange sehnsüchtig auf dich gewartet, ich habe Jahrzehnte gewartet, nun lebe ich ganz mit dir. Lasst ihn nicht als Dieb zurückkommen. Macht ihn jeden Tag zu eurem Leben. Dann werdet ihr eine wunderbare Zeit haben. Jesus ist euer absolutes Leben. Er ist Zoe. Er ist es, der euch erfüllt. Danke fürs Zuhören.